Ton. Es hört ja keiner hin. Die Not des letzten Finger. Bloß nicht aufzufallen. Wie der Penner auf der Bank. Schlagen eines Kinds. Supermarktkassierer. Sieh ins Parlament. Im Schutz eines Spotlights ist nichts mehr angreifbar. Wie die letzten Spottensichter. Bloß kein Fahrstuhlfahrt. Fett und Karriereleiter. Beim Arbeitsamt. Alle steigen auf die Schlauch, genießen Ausblick. Ich fahr mein Gaspedal und vorne mit dabei. Doch am Steuern gilt dann kein eure Autos. Für jeden Schall der Fahrt, das passende Geräusch. Für jeden Verschluss, das passende Produkt. Zeig schon deinen dritten Körper und kannst du vergessen, es wird niemals mehr zu spät. Der Schreck, der nicht vergeht, wie meine schlechte Laune, haben wir gelebt. Wir müssen.